Es geht auf in die Schlacht, wir kommen aus dem hohen Norden, wehnt euch in Acht, Valhalla ruft nach Odins Hornen. Aus ganz easy auf dem Seeweg, das wär episch, hießen wir nicht Alfred oder Erik. Meine Brüder stehen alle felsenfest im Sturm und tragen wunderschöne Flechtfrisuren. Slay oder? Wir haben Hörner, Helme, runde Schilde, lange Äxte. Angelsachsen kriegen jetzt mal tüchtig auf die Fresse. Dass man sich auf hoher See den schlimmen Schnupfen holt, das hat mir meine Mutter nie getolt. Es geht auf in die Schlacht, wir kommen aus dem hohen Norden, wehnt euch in Acht, Valhalla ruft nach Odins Hornen. Wir sind die härtesten der Harten und fast so cool wie richtige Piraten. Eure Klöster, tja, ich sag mal so, die sind der Burner. Und wenn wir geplündert haben, heben wir die Hörner. Dann kann keine Brunhild und kein Olafsson mehr stehen. Das gibt von Odin Ehre plus 10. Es geht auf in die Schlacht, wir kommen aus dem hohen Norden. Wehnt euch in Acht, Valhalla ruft nach Odins Hornen. Wir sind die härtesten der Harten und fast so cool wie richtige Piraten. Mach die Hörner voll, mach die Hörner voll. Voll! Mach die Hörner voll, mach die Hörner voll. Voll! Heute suftige Lage schön mit Ulf und Arne. Wir alle eine Lindisfahne. Voll! Mach die Hörner voll, mach die Hörner voll. Voll! Mach die Hörner voll, mach die Hörner voll. Voll! Lasst euch sagen, Wikinger sind super geil. Nach Piraten gleich die stolze Nummer 2. Hey, werd mal nicht frech! Es geht auf in die Schlacht, wir kommen aus dem hohen Norden. Euch in Acht, Valhalla ruft nach Odins Hornen. Geht aus dem Weg, am Ruder saufen wir beim Segeln den Honigmehl aus Hörnern und aus toten Schädeln. Wir sind die härtesten der Harten und fast so cool wie richtige Piraten. Wir sind die härtesten der Harten und fast so cool wie richtige Piraten. Wenn ich dann tot bin, sauf ich einfach weiter in Valhalla. Ey, ich bin wie Thor sein Werkzeug, denn ich bin der Hammer. Wenn die Skalden dann von meinem Heldenmut erzählen, zerbeule ich mir schön den Hörnerhelm.